Dropkick Takeover, der Podcast mit Mirko und Mirsi. Viel Spaß mit der neuesten Ausgabe von Dropkick Takeover. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, beziehungsweise der ersten Ausgabe von Dropkick Takeover. Mein Name ist der Hirsemann und ach, wer ist denn da mit mir in der Leitung? Hallo, hallo, kennt man sich? Hallo, wer ist da? Och, Menno, ich werde nicht begrüßt. Ist es eine 0900-Nummer? Nein, ist es nicht. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin Mirko. www.podcast.com ist die wichtige Adresse, die an dieser Stelle erstmal genannt werden muss. Der liebe Hirse, darf ich dich bei deinem richtigen Namen nennen? Sei es mir gegönnt? Es ist dir gegönnt. Okay, das ist gut. An diesen komischen Hirsenamen habe ich mich noch nicht so richtig gewöhnt im reellen Leben. Hallo, Matthias. Guten Tag, Mirko. Es ist mir eine große Ehre, in deinem Podcast den Podcast mit bestreiten zu dürfen und so weiter und so fort. Ist eine wunderbare Sache, bin sehr geehrt und so weiter. Und nur mal so zur Ergänzung kann man sagen, heute ist der 20. August 2012, es ist 19.55 Uhr, jetzt schon 56. Ja, schon seit ein paar Sekunden 56, in Bayern ist halt alles ein bisschen langsamer. So, und haben wir auch wieder ein bisschen... Woher kennt man dich? Man kennt dich von Dropkick Drama? Ja, natürlich. Ich bin ja Internet-derbst bekannt. Man kennt mich über Facebook. Dropkick Drama, www.podcast.com, wo auch heute diese Sendung zu hören ist. Unter anderem, natürlich nicht im Livestream, wie das hier jetzt auch vorhanden ist. Sondern aufgenommen. Und aber Livestream gibt's auf wrestling-takeover.de.l. Mein werter Podcast über Wrestling. Und ja, dort wird dieser Podcast auch veröffentlicht. Und der Podcast hat sogar seine eigene Internetadresse, welche sich da schimpft, dropkick-takeover.webs.com. Hat er auch schon einen eigenen Twitter-Account? Nein. Das ist eine Schande. Das sollten wir beheben und natürlich noch eine Facebook-Seite dazufügen. Lieber Matthias, du hast doch... Was? Wenn du meinst. Ja, selbstverständlich. Und vielleicht sollte ich auch noch einen extra Blog dazu anlegen. So, genug davon. Wir melden uns natürlich nicht, um uns gegenseitig ein bisschen zu verarschen. Wir melden uns, um den SummerSlam zu besprechen, der vergangene Nacht in L.A. im Staples Center von der Bühne lief. Genau, ein zustimmendes Ja wäre gut gewesen. Ich habe übrigens ganz vergessen, am Anfang wollte ich noch vielen Dank an dich ausrichten für das tolle Intro, was du geschnitten hast. Das gefällt mir sehr gut. Habe ich jetzt leider vergessen. Kommt an der Stelle. Ja. Ist auch nicht allzu leicht, immer die GEMA-freie Musik zu finden. Ja, das ist richtig. Da habe ich auch schon mit Erfahrung gemacht. Ja, ihr habt ja fast ein Intro. Das ist richtig. Nee, ich habe einmal... Du kaufst doch mal die Weihnachtsmusik. Die habe ich gekauft. Da habe ich Rechte für gehabt. Vielleicht habe ich sie noch irgendwo auf dem PC, man weiß es nicht. So, dann fangen, glaube ich, mal einfach mal so direkt mit dem SummerSlam an. Ganz die Pre-Show, was du ja vorhin gesagt hast, nicht geguckt, oder? Das ist korrekt, da hatte ich dann keine Lust mehr. Ich hab mir das dann ja auf dem Haupt-Pay-Per-View noch angeguckt, wie Oksana dann eben Antonio Cesaro stand und da dachte ich mir dann auch, okay, das Wichtigste hast du jetzt gesehen. Ja, also es bleibt zu sagen, Antonio Cesaro gegen Santino Marella war nicht unbedingt herausstechend. Aber Antonio Cesaro, ehemals bekannt als Claudio Castagnoli, ist neuer WWE United States Champion. Bitte jetzt deine Meinungen. Ich habe da gar keine Meinung zu. Ich fand Oksana fand ich nett. Finde ich immer nett, wenn ich die sehe. Ja, ist natürlich gut, ein Schweizer in der WWE und dann direkt einen Titel. Ja gut, so ein Titelwechsel wäre jetzt natürlich auch ganz nett gewesen beim Pay-Per-View selber, wobei man ja fast meinen könnte, so haben es jetzt mehr Leute gesehen. Naja, was soll's. Ist gut, okay. Kann ich mir leben. Mich freut es, also das Antonio Cesaro hier als Europäer Ding. Mal sehen, ob jetzt der European Champion Titelgürtel zurückkommt. Darauf wollte ich auch zu sprechen kommen, also ich weiß ja nicht, ob der kommt, aber wäre vielleicht interessant, wenn Antonio Cesaro den European Championship wieder zurückbringen würde. Ja, momentan viel geteasert, mal sehen, was dabei rauskommt. So. Ich würde dir jetzt persönlich noch schnell empfehlen, auf den Live-Chat zu kommen, weil da, glaube ich, ist jemand, den du kennen könntest. Ja, da habe ich schon geguckt. Das ist schon sehr nett, dass da dass ich da so angenehm angesprochen wurde. Ich bin da schon ganze Zeit, mein Lieber. Bist du dann der Snooky Boo? Nee, ich habe da gar keinen Account irgendwie. Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir da mal einen gemacht, aber irgendwie habe ich den nicht mehr. Nee, doch, ehrlich gesagt schon. Sign out, wer bin ich denn hier? Warte, ich schreib dich mal. Du bist der Snooky Boo. Oh, nicht wirklich, oder? Das ist peinlich. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, hätten wir das auch. Wir können ihn nochmal auf Wrestling Fieber verzeichnen. Jetzt bin ich Woogie Cake. Was bist du? Woogie. Du bist doch Woogie Dumplings. Ja, jetzt habe ich einen anderen Namen. Ich habe mal neu geladen. Ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal. Ich heiße übrigens Mirko mit richtigen Namen. Du möchtest natürlich auch angesprochen werden. Sir Mirko wäre mir auch sehr angenehm. Dankeschön. So. Ja, outside the window, peen dog. Von wegen. Da sind Gerüchte entstanden. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. So, an der Stelle möchte ich alle Hörer dazu einladen. Vom Sustainable Podcast. Ja. So, wir haben 5 Minuten aufgenommen oder so. An der Stelle möchte ich alle Hörer einladen, erstmal ein Stück Kuchen zu essen. Ja, und bevor hier der Mirko uns noch alles hier verkrümelt. Wir können schon mal sagen, dass es losging, der SummerSlam, die reguläre Show, mit dem Match Chris Jericho gegen Dolph Ziegelsteiner. Mirko ist gerade? Nee, so weit ist er noch gar nicht gekommen. Ja, schön. Ja, das Intro SummerSlam hat mir schon mal alles sehr gefallen. Ich muss hier nachher noch was loswerden, und was alle total entsetzen wird. Come to far, baby, was? You were born to be a star. Achso, Kevin Rudolph. Ja, genau, dazu möchte ich später... Ah, der Kevin Rudolph. zu dem möchte ich später noch was sagen. Ich muss ja sagen, ich hab... Ich glaube, ich darf dich jetzt nur noch als mein Mirkochen bezeichnen. Papa Schlumpf hat das so im Chat geschrieben. Ja, das war aber die Eigenmeinung. Also du darfst gerne Sir Mirko weiter sagen. Okay. Singen? Mein Singen wird hiermit gefällt mir betitelt. Keine Meinung dazu. Okay. Dann haben wir Chris Jericho. So, warte, ich möchte noch was sagen. Darf ich noch was sagen? Nein. Ja. Daumen nach oben für Kevin Rudolph. Ich habe mir 2 Alben von dem gekauft. Ist schon ein bisschen her. Ich möchte das später noch etwas zu sagen. Es wird einige entsetzen. Es wird wahrscheinlich alle entsetzen, die das hier hören. Vielleicht werde ich nie wieder gehört, weil ich das sage. Mirko. Aber... Mirko. Ja. Mirko, wir sind hier nicht bei Dropkick Drama. Hier wird nicht über Musik und Bücher geredet. Ja, aber das ist ja WWE intern. Das nicht gespannt hast. Das ist WWE intern. Das darf man sagen. Okay. Er singt das später noch. Also werde ich. Wird hier unterbuttert. Ich werde das später noch anmerken. Okay? Okay. Gut. Also, wir haben erstmal Excuse Me, Vicky Guerrero kommt in die Halle. Unter starken Berufen kündigt ihren Klienten Dolph Ziggler an. Und da kommt es zum ersten Match. Und in diesem besiegt Chris Jericho Dolph Ziggler via Submission in den Lion Tamer. Oder auch als Walls of Jericho für die, die sich jetzt da was darunter vorstellen wollen. Ja, ich lese diesen Lion Tamer Namen gerade auch und ich denke mir, was ist das denn? Ja, Walls of Jericho natürlich für das Album. Nein, die Walls of Jericho, wenn Chris Jericho sein Knie drüber, Nähe des Kopfes des Gegners hat. Wie fandest du denn das Match? Wie fandest du den Fädenaufbau? Ja. Und hast du irgendwie getippt, wer dein Sieger wäre? Nee, ich habe gar nicht getippt und der Fädenaufbau ist auch an mir vorbeigezogen, weil ich ja etwas unaktuell war, wie ich das doch eigentlich immer bin. So, jetzt muss ich wahrhaftig mal über Wrestling reden. Ein tolles Match. Ich war direkt nach dem Opener, dachte ich direkt, da war ich dann um 2 Uhr nachts top wach und dachte mir, ja, jetzt könnte es aber gut werden. Und ich war auch sehr, sehr stolz aufs Publikum, dass sie doch dieses schöne Wrestling richtig schön anerkannt haben und richtig gut reagiert haben. Es war ein schönes Publikum. Gut, also ich glaube, das war sogar ein Smart-Mark-Publikum, oder? Ja, eben. Es war sehr... kein oder ein? Ein. Okay. Es wurde teilweise etwas stark Cena bejubelt, wenn ich... Oder? Ich glaube schon. Der ist ja doof. Ja, der ist doof, das weiß ich wohl. Aber es war ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, das Publikum hat auf jeden Fall mal gut reagiert. Das fand ich sehr toll, weil es war ein technisch wirklich tolles Match. 13 Minuten 5, klingt nicht viel, war aber von der Zeit wirklich total gut. Okay. Und, also ich habe online zum Beispiel auf Facebook wieder gelesen, ja, das schlechteste Match des SummerSlams. Man hat gemeint, boah, das wird das Match des Abends, aber es hat voll enttäuscht. Die beiden, die Fede, die war so scheiße und zuvor haben die Leute noch geschrieben, boah, das wird so ein klasse Match und die Fede ist so super. Also das ähnliche wie bei CM Punk gegen Chris Jericho bei WrestleMania wohl. Gehst du in den Himmel pushen und dann wieder sagen, war so scheiße. Ja, ich lese das auf Facebook gar nicht mehr, das ist mir nicht mehr wert. Danach sehe ich den Pay-Per-View immer so schlecht und da habe ich selber keine Lust drauf. Ja, ist so. Ich habe auch während des Pay-Per-Views möglichst wenig auf Facebook geguckt und nur Bilder geliked. Beispiel heute den Replay geguckt und bin gar nicht auf Social Medias aktiv gewesen. Das ist schon mal was sehr Interessantes für dich. War ein tolles Match, muss ich ganz ehrlich sagen. War technisch hervorragend, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ein astrein technischen Opener für mich, Match des Abends, sage ich schon direkt mal. Vorweg, 13 und 5 war toll. Als ich es geguckt habe, war ich im Adrenalinrausch. Dachte langer Zeit mal wieder, wow, heute Abend könntest du vielleicht nicht enttäuscht werden. Wollte schon fast 4,5 Sterne geben, nachdem ich mich dann leicht beruhigt habe, dachte ich so 4 bis 4,5 Sterne wäre vielleicht an dieser Stelle angebracht. Ja, also ich teile hier deine Meinung auch. Ich fand das Match eigentlich auch recht schön und technisch sehr hochklassig. Ja, das war fein. Also da muss ich wirklich sagen, das war ein Match... Das werde ich mir, also ich denke mal nicht unbedingt heute Abend, aber das werde ich mir sicherlich nochmal angucken. Es hat Spaß gemacht. Endlich mal wieder. Die WWE kann auch Spaß machen ohne Kinderkram. Die WWE kann auch Spaß machen durch richtiges, schönes Wrestling. Ich habe noch die This is Wrestling Chance, die habe ich vermisst. Ja, die siehst du ja da nicht. An sich nicht mehr so oft. Nee, das ist kein Wunder, aber die hätte ich an dieser Stelle gerne nochmal gehört. Deine Sternewertung zu diesem Match. Wie viele Sterne haben wir? Wir haben 5 Sterne. Das ist sehr interessant, dass du das nicht weißt, aber okay. Dann gebe ich 4. Okay. 4,5. 4,5. 4,5 Sterne von dir, 4,5 von mir, nachdem ich mich beruhigt habe. Im nächsten Match. So, möchtest du die Backstage-Segmente einfach mal alle übernehmen? Dann brauche ich die langen Texte nicht lesen. Ich kann ja Backstage hier anmerken, dass gerade mein Vater reingeguckt hat und der nicht gerade begeistert war, dass ich hier aufnehme. Ja, das ist auch klasse. Ja, so in Bayern, da kennt man sowas noch nicht, da ist Internet noch nicht ganz da. Ja, ich weiß, das ist ja alles ein bisschen zurückgeblieben da. Das ist ja, kennt man ja nicht anders. Ja. Mei, in Bayern ist es wieder so, weißt? Ja, kann man nichts machen. Tut mir ein bisschen leid. Aber zumindest hast du schon mal aufgerüstet und hast dir schon mal 10 Blocks gesichert. Also, du bist so auf Höhe der Zeit, kann ich dir schon mal sagen. TheWrestlingTalk.wordpress.com. So, also ich fand das Match schon sehr, sehr gut. Mir hat's gut gefallen. Mir hat die Fehde an sich gut gefallen. Und ich hätte im Nachhinein eigentlich mit einem Cash-In von Dolph Ziggler gerechnet, kam aber nicht so. Nö, hätte nach dem Match auch irgendwie wenig Sinn gemacht. Naja, also dann hätte er ja sagen können, Chris Jericho, du hast mich besiegt, aber ich bin der World Champion. Wer steht nun besser da? Aber mich hat's gefreut, dass hier Chris Jericho einen Sieg davon tragen darf und ich habe auch auf ihn getippt und ich habe mich sogar sehr gefreut für ihn, weil er braucht den Sieg, Dolph Ziggler braucht ihn nicht unbedingt. Weil Dolph Ziggler, der kann, der ist ja noch lange da, aber Chris Jericho zum Beispiel, wenn der jetzt gegangen wäre nach einer Niederlage, dann wäre er ja der Dorftipp gewesen. Ja, Jericho worked ja gerne mal immer für die neueren Leute und desto schöner war es, ihn hier jetzt auch mal wieder siegen zu sehen. Und es war wundervoll, als er die Walls of Jericho reinbekommen hat, das ganze Staples Center stand und jubelte. Und Segler wirklich abgeklopft hat. Das war atmosphärisch wunderbar. Da saß ich mit einem Grinsen vor dem Fernseher und Sky natürlich und wunderbar. So. Natürlich. www.podcast.com ja, für aktuelles Geschehen. So das nächste Match. Singles Match. Daniel Bryan gegen Kane standen sich hier im Ring gegenüber. Mit diesem Match hätte ich eigentlich als Opener gerechnet. Ich habe mir ehrlich gesagt sehr, sehr wenig Gedanken zu diesem Paper bevor gemacht, weil ich sehr spät beschlossen habe, den live zu gucken. Naja, ich bin um 2 Uhr, habe ich noch mit jemandem gepodcastet von The Voice vs. The Brain World, falls das jemand kennt. Und dann habe ich mir auch gedacht, das gucke ich mir dann lieber doch in der Früh an. Um 2 Uhr hast du noch gepodcastet. Ja. Na gut. Wenn man will, ne? Kann man machen. Naja, ich war sehr gespannt auf dieses Match. Daniel Bryan und Kane, weil ja Kane jetzt noch nicht gerade so der technisch Begabteste ist, da war ich sehr, sehr gespannt, was da denn nun bei rauskommt. Und ich muss sagen, man hat dann in diesem Match gesehen, Kane ist jetzt sicherlich nicht technisch 5 Sterne und so weiter, aber Kane hat doch seinen Platz in der WWE verdient. Auf jeden Fall, schon alleine wegen dem Gimmick. Ja, gut, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, also. Also er hat das Gimmick jetzt gut aufgebaut über die Jahre, natürlich, aber ich meine auch, es ist nicht nur das Gimmick, er hat das durchaus wirklich verdient. Ja, das stimmt sogar. Er legt sich viele Leute hin und ja. So, ich esse jetzt. Finde ich eigentlich recht gut, was Kane immer macht. So, der Mirko ist jetzt weiter. Nee, und da sage ich dann meine Meinungen zu diesem Match, weil Daniel Bryan hat ja den Sieg davon getragen, via Roll-Up aus dem Tombstone Piledriver. Ja, sag mal, was du zum Matchende findest auch. Also, ich habe getippt, dass Daniel Bryan gewinnt, aber ich habe dann doch im Match meine Zweifel gehabt, weil Kane dann doch dominiert hatte. Mhm. Aber zu guter Letzt hat sich Daniel Bryan sozusagen davon gestohlen und ich fand es an sich eigentlich recht gut gelöst und ich freue mich, dass die Fehde weitergeht. Bei Backstage hatten wir dann einen sichtlich wütenden Kane und der ist eben hinten Backstage rumgerannt. There is Daniel Bryan. Dann kam ihm der Backstage-Interviewer Josh Matthews, sagte Kane, bla bla bla. Ja, Sonic. Was? Sonic? Das sieht immer aus wie Sonic. Okay. Also ist mir sehr sympathisch. Nachdem ich mal die erste Staffel Tough Enough mit Josh Matthews geguckt habe, der Mann ist mir sehr sympathisch. Oh, der war dabei? Der war dabei, ja. Okay. Und ja, dann hat eben Kane sich Josh Matthews gepackt und ihn einfach mal in die Seite in irgendetwas reingeworfen. Mhm. Man hörte lautes Josh Klimpern. Josh Matthews gibt aber auch immer aufs Maul. Man hörte lautes Klimpern. Ja, das stimmt auch gerne mal. Aber ist ja auch... Vom Professor glaube ich auch schon. Tough Enough als Wrestler gemeldet. Dementsprechend ist das okay. Der kann noch mal was abbekommen. Naja, da wird bestimmt so eine Matte gelegen haben und irgendetwas eingespielt. Ja, und daneben stand irgend so ein Typ, Mitarbeiter und hat ein paar Stäbe umgehauen, damit das schön klingt. So habe ich mir das dann im Kopf vorgestellt. Wieder so ein Fettkerl ist und da gegen irgendwas rennt, damit das schön Geräusche macht. Ja. Gibt's eigentlich noch hier diesen Fett-Oli-Guy oder wie auch immer der hieß? In der WWE hatte er einen anderen Namen. Big Dick Johnson, genau. Ich mir schon den Namen auf der Zunge vergehen lasse. In der PG-Era jetzt. Und den bringen wir. Oh Mann. Ich glaube, dann kommen wir lieber gleich mal zum nächsten Match. Ja, warte, also, lass mich noch was sagen. So, Roll-Up-Sieg fand ich an der Stelle durchaus okay, eigentlich ganz gut gelöst, wirklich, weil so kann man nochmal ein Match bringen. Wieso magst du das nicht? Was hast du daran auszusetzen? Ja, ich fand's gut. Nichts, alles gut. Tombstone, bla bla bla. 8 Minuten 5 das Match, klingt schon wieder sehr wenig, war aber okay, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin gerade überlegen, ich habe mir natürlich meine Sternewertung mal wieder nicht aufgeschrieben. Ich denke, so 3,5 Sterne wären für das Match durchaus angebracht. Ich freue mich auch auf das nächste Match, muss ich wahrhaftig sagen. Also ich gebe dem Match 3 Punkte und 3,5 im Ganzen wegen diesem, was Backstage passiert ist. Weil das fand ich dann recht cool eigentlich. Mhm. Ja. Und du meinst, das nächste Match hat dir gefallen oder du freust dich darauf? Oder wie? Kann man das verstehen? Von hier Bryan und Kane. Ja, ich freue mich jetzt auch wahrhaftig auf das. Ach so. Match. Ach so, ich habe es jetzt auf das nächste Match bezogen. Ich bin gerade dazu angefochten, mal auf YouTube nach dem Zeug mit Josh Matthews und Tough Enough zu gucken. Da gab es nämlich mal was, der hat mal was Tolles gesagt. Das möchte ich eigentlich nochmal als Zitat haben. Ich lasse das hier mal offen und werde mir das nachher mal angucken. Ich werde das mal schicken. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich habe jetzt auch nicht zugehört, weil ich rege im Live-Chat bin. Ja, ich merke das schon. Ich konzentriere mich natürlich voll auf die Ausgabe. Ich möchte das mal... Dann haben wir... Eigentlich möchte ich das nebenbei das hören, aber dann hört das auch... Match. Dann hört es auch das blöde Sound auf meinem Gerät. Jetzt lass mich doch noch eben fertig reden, wenn du mir schon nicht zuhörst. Dann habe ich doch Zeit genug, was zu sagen. So, du darfst weitermachen. Jetzt hat er mir nicht zugehört. Ja doch, darf's weitermachen. WWE Intercontinental Championship. Wer war dein Tipp im Vorhinein zwischen The Miz und Rey Mysterio? Ich hatte keine Tipps. Ich bin da an den Pay-Per-View rangegangen, dachte mir, könnte gut werden und fertig. Tipplos. Okay, ich habe auf The Miz getippt. Schlussfolgerlich habe ich dann auch richtig getippt. Und The Miz hat hier Rey Mysterio durch einen Pinfall nach dem Skullcrushing-Finale besiegt, nachdem Rey Mysterio den 619, glaube ich, getroffen hat. Ja, aber dann gab es den Big Splash, der war ganz cool daneben, denn The Miz ist einfach von der liegenden Position einfach nach oben gegangen, also einfach nur so mit dem Kopf nach oben gegangen, das war punktgenau, Ray ist einfach auf die Matte geknallt und dann gab es Skullcrushing Finale. War sehr cool gemacht. War so ein typisches Rey Mysterio Match irgendwie, so mit diesen High-Flying-Aktionen nach draußen und so ein bisschen. In Anbetracht dessen, dass wir Ray seit über einem halben Jahr, glaube ich, nicht mehr in der WWE gesehen haben und das jetzt das richtige erste, wirklich ja, das zweite Match, was ich mit ihm richtig gesehen habe, nachdem ich SmackDown einige Zeit lang nicht mehr verfolgt habe, ist ein typisches Rey Mysterio Match für mich doch sehr okay. Es war für den Pay-Per-View auch okay. 9 Minuten 9 ging das Ganze und ich weiß nicht, ich denke nur so 3 und 5 Sterne. Also ich würde mit dem Match dann 3 Sterne geben, weil ich mag The Miz gegen Rey Mysterio nicht so gern, weil ich weiß nicht, ich finde, die passen nicht allzu gut im Ring zusammen. Das stimmt sogar. Ja, es ist nicht perfekt. Irgendwie, ich weiß nicht. Das Problem ist auch, The Miz, der ist jetzt gerade so kurz davor, mal wirklich ernst zu wirken. Mit seinem Bart und so, das gefällt mir, das finde ich sehr gut. Allerdings, wenn jetzt jemand, wie The Miz, der eh schon nicht der Größte ist, irgendwie gegen Rey Mysterio verliert oder von Rey Mysterio was abbekommt, das wirkt auch irgendwie nicht mehr so ganz ernst zu nehmen, dann. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das nicht. Das gefällt mir nicht. Nein, das Match war okay, aber davon brauche ich nicht mehr. Das reicht. Okay. Und eigentlich reicht es auch wirklich, weil es war ja ein klarer Sieg von The Miz. Miz ist weiterhin Champion, warum sollen sie da jetzt ein Rematch machen? Das macht gar keinen Sinn. Ja, weiß davon ich nicht. Abgesehen, dass ich die wenn Storyline irgendwie eine Fehde kommen würde. Ich kenne die Storyline drumherum nicht. Aber okay. Gegen wen würdest du denn dann The Miz im folgenden Match stellen? Ezekiel Jackson? Der ist auch noch frei. Ja, der ist schon seit Wochen frei. Keine Ahnung, ich kenne das Roster jetzt nicht so gut. Frei von Arbeit. Ja, genau. Ja, das kann auch gerne bleiben, kein Problem. Ich habe da kein Problem mit. Okay. Ist so ein Hartz-IV-Leben in der WWE. Ach, ich meine, der macht ja seine Hausschuss, macht er bestimmt noch, denke ich mal, gehe ich mal von außen, reicht ja. Dann sehen wir Backstage Eve Torres und Teddy Long, wie sie das Büro von AJ Lee verlassen und CM Punk betritt das Büro. Er kommt auch noch mal darauf zu sprechen, dass das Triple Threat Match heute am Abend sehr, sehr unfair gegenüber ihm sei, da er den Titel verlieren könnte, ohne etwas dafür zu können. Also sprich, dass jemand gepinnt wird und er sei es nicht. AJ schaut Punk nur wortlos an, mit dem typischen leeren Blick. Punk sagt, er wird heute unter Beweis stehen, einmal wieder the best in the world zu sein. Und er wird von jedem seinen Respekt bekommen. Ich finde AJ toll, muss ich sagen, momentan. Ich auch. Ich verehre sie dafür, wie bekloppt sie dieses bekloppte Image spielt. Dieses bekloppte Gimmick. Ja. Gefällt mir. Ich muss ja immer wieder von NXT Staffel 3 mit den ganzen Dieben anfangen, weil das ja meine Lieblings-NXT Staffel war und ich die eigentlich nochmal gucken müsste. Ich fand die da auch schon gut. AJ Caitlin, das war eine tolle Zeit noch, als man das noch gucken konnte. Und sie ist sowas geworden. Also ich finde ja, wie die meisten sagen immer, ja, die muss doch im Ring stehen, die ist doch so gut. Also ich finde sie eigentlich im Ring gar nicht allzu gut, wie alle sagen. Ich finde sie gut, aber nicht super. Und in dieser Rolle gefällt sie mir eigentlich schon, weil dieses Verrückte passt dann doch. Und sie ist jetzt nicht mehr so verrückt, weil sie eben diesen großen Job erfüllen muss. Aber manchmal sieht man dann wieder, dass sie sehr verrückt ist und das sticht dann auch mal wieder heraus, wie zum Beispiel bei Raw hat man es gesehen mit JTG. Und immer wenn jemand das Wort crazy erwähnt, dann ist sie gleich da und sagt, what did you just say? Ja, das gefällt mir. Ja. Und ich weiß auch nicht, ich brauch keine Dieven im Ring. Dementsprechend bin ich sehr froh, wenn man die so unterbringt. Und es passt ja auch. Ja, die gibt's ja anscheinend eh nicht mehr aktuell. Also, das muss nicht sein. Was hatten wir denn als nächstes Match dann? Warte mal, was gibt's aktuell nicht mehr? Ja, gut. Ist auch egal. So, was gibt's denn als nächstes? World Heavyweight Championship Match. Zwischen? Ja, ich bin gerade am gucken. Warum wird mir nicht angezeigt, wenn bei Skype Leute offline gehen? Ist das normal? So. Sheamus besiegt Alberto Del Rio. Das war ehrlich gesagt ein Match, da... ich weiß nicht, irgendwie freue ich mich da nicht so sehr drauf. Ich weiß nicht, ich finde zwar Sheamus echt gut, aber irgendwie braucht er auch richtige Gegner. Und irgendwie Alberto Del Rio finde ich auch gut, aber irgendwie braucht er auch richtige Gegner. Und wenn zwei Leute, die richtige Gegner brauchen, aufeinandertreffen, gefällt mir das nicht besonders. Also ich fand ja die Story bei SmackDown, wie man es gemacht hat, an sich recht gut, aber das Match hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Es war, ich würde hier 2,5 Punkte geben und mehr war das für mich auch nicht. Ja, ich habe ja die Story nicht verfolgt, das ist ja jetzt allen bekannt. Ja, die ist ja, eigentlich ist da fast gar keine Story, also können wir diesen Match gleich... So. Es gibt allerdings auch, es ist noch etwas passiert. Ricardo Rodriguez, der hat sich auch während des Matches immer ganz toll mit dem Publikum angelegt. Das fand ich super. Es gab auch, als Daniel Bryan reingekommen ist, der hat sich auch toll mit dem Publikum angelegt und hat diesem einen Fan, der irgendwie immer da ist, in der ersten Reihe, hat den schön immer angeschrien mit No und der aus dem Publikum immer Yes. Das finde ich immer sehr toll, diese Zuschauerinteraktion. Naja, auf jeden Fall, Ricardo Rodriguez hat einen Schuh ins Match gebracht, den Alberto Del Rio allerdings nicht mehr fangen konnte. Der fiel dann in die Hände von Sheamus. Sheamus konnte den gegen Alberto Del Rio einsetzen. Konnte dann den Irish... Huch, das hätte ich auch noch angeschrieben. Schreibst du mich an? Red noch ein bisschen. Ja, ich red noch ein bisschen. Ist okay. Ist gut, lieber Matthias. Was auch immer jetzt schon wieder zu tun ist. Naja, so, jetzt bin ich raus. Der Schuh wird eingesetzt von Sheamus gegen Alberto Del Rio. Sheamus kann den Irish Curse Back... Breaker gegen Alberto Del Rio durchsetzen und holt damit auch schon den Pinfall, bei dem allerdings auch noch der Rios Fuß auf den Seilen liegt, was der Referee wiederum nicht sieht. 11 Minuten 22 hat das Ganze gedauert. Ja, das war wieder so ein Titelmatch, das lief so durch. Da gab es nichts Besonderes, das war nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Average ist ein sehr tolles Wort dafür. Also so mittelstark. Durchschnittlich? Ja. Weiß ich nicht, 3 Sterne vielleicht, noch 2, 3 Viertel, 3 Sterne. Hat mich jetzt weder groß gelangweilt, noch irgendwie groß unterhalten. Ich muss sagen, mit Länge des Pay-Per-Views wurde ich ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, woran das lag. Eigentlich habe ich vorher lange noch geschlafen. 2 Stunden oder so. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder fit, muss man sagen. Ja, das ist ja dann schön zu hören und ich will mal sagen, an der Stelle, ja. Wir kommen gleich zum WWE Tag Team Championship Match. Ja, nach dem Match beschweren sich Alberto Del Rio und Ricardo Rodriguez noch beim Referee. Der Referee ja, zeigt aber mehrmals an, er hätte nichts gesehen. Ist doch total unwichtig. Nee, das ist total wichtig, denn da wird es ja jetzt noch so ein spannendes Match geben. Da freuen wir uns alle schon. Kofi Kingston und R-Truth besiegen die Primetime Players, Titus O'Neil und Daniel. Matthias, ist Hell in a Cell der nächste Pay-Per-View eigentlich? Ich weiß doch nicht. Okay, dann müssen wir jetzt leider einmal auf www. Ach ja, Night of Champions. Oh nein, nicht so ein Drecks-Pay-Per-View. Da zeigen sie das ja auf jeden Fall nochmal. Ich könnte mich umbringen, ey. Nein. Also dieses Tag Team Match, das war für mich, mir hat's nicht gefallen. Ich will 2 Punkte geben, ich... Keine Ahnung. Da habe ich keinen Gefallen dran gehabt. Ich hasse Night of Champions und ich mag diesen Kuchen. Das Tag Team Match. Die Primetime Players, die sind übrigens genauso schwarz wie mein Kuchen. Ohne... Und ohne Manager. Ohne AW an der Stelle, das fand ich wieder super. Wobei das wahrscheinlich... nicht super zu finden ist, die Kobe Bryant Chance während des Matches. Die habe ich gar nicht geachtet. Ja, kann passieren. Wenn man es mit den Ohren hat. Ich fand das Match sehr langweilig. Das hat mich seltsamerweise wieder unterhalten. Ich bin da sehr, sehr wählerisch, ich weiß nicht, sehr, wie nennt sich das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, meine Meinung kann sich sehr ändern und ist nicht immer sehr logisch. Das Match hat mich wieder gut unterhalten. Kofi Kingston, R-Truth besiegen Primetime Players via Lil Jimmy von R-Truth gegen Young, 7 Minuten 7. Das war sicherlich nichts Besonderes, aber es war irgendwie doch ein nettes, durchschnittliches Tag Team Match. Highlight des Matches, Kobe Bryant Chance. Wundervoll. Ja, also ich finde Kofi und Truth als Tag Team Champions langweilig. Ja, stimmt. Das Problem ist irgendwie, das sind vor allem Kofi Kingston, R-Truth, ja, die sind souverän, die machen das, was sie machen sollen, aber die stechen nicht heraus. Also die machen keinen Scheiß. Zumindest Kofi Kingston nicht, R-Truth, naja. Aber, ja, vielleicht machen sie auch irgendwie doch schon ein bisschen Scheiß, aber zumindest nicht viel. Die bringen durchwegs ihre Leistung, aber irgendwie mehr auch nicht. Die sind, das ist jetzt auch schon wieder ein leicht mieser Scherz, wenn ich sage, die sind farblos. Mir ist übrigens auch... Mir ist übrigens aufgefallen, als AW da letztens war, oder das sind ja jetzt wirklich Tag Team Matches nur mit Schwarzen, ne? Das finde ich sehr interessant. Nee, ist schwarz vor Augen. Ja. Können wir das jetzt beenden? Ich hab's schon mal gefragt, ob Little Jimmy wohl auch schwarz ist. Ich habe nein gesagt. Ich habe nicht ja gesagt. Können Sie in eine Kiste stecken und. 2,5 bis 2 Sterne für mir. Ja, Kobe Bryant Chance. Man sollte es wahrscheinlich nicht gut finden, aber Kobe Bryant Chance. Ja. Mhm. Kuchen und Schnapper. Schön. Gut, dann haben wir das WWE Championship Match, Triple Threat Match, CM Punk, John Cena, Big Show. Und John Cena besiegt Big Show nach einer Kombination aus einem Koi Clutch und dem STF. Nein, John Cena und CM Punk sind die Sieger. Ja, was ist denn da los? Mirko, klär uns auf. Ja, was soll das heißen? Ich dachte schon kurz bei dem alten Pay-Per-View. Ach du Scheiße, jetzt machen sie John Cena wieder zum Gewinner. War zum Glück nicht so. Erstmal will ich anmerken, diesen Koji-Clutch von CM Punk, der sah wirklich sehr interessant aus, dieser Move. Das Problem war irgendwie nur, den hat vorher noch nie jemand gesehen. Oder wurde er vorher mal eingeführt bei Raw? Nein. Ich weiß nicht, ob ich fand den eigentlich recht cool und innovativ, also den kann er öfters bringen. Ja, ja, auf jeden Fall, der sah echt cool und innovativ aus und so weiter. Das Problem ist nur irgendwie in der WWE, wo die Fans nicht so weitläufig sind in Sachen Moves, die es gibt. Solche Submission-Moves vor allem, die muss man irgendwie erst vorher einführen und so ein bisschen hypen und hochbringen, weil irgendwie dieser Koji-Clutch, der hat nicht ansatzweise irgendeine Reaktion vom Publikum bekommen. Leider. Ja, also ich hoffe, dass CM Punk den jetzt öfters bringt, weil der sah dann schon recht gut aus und den hat er auch schön ausgeführt, finde ich. Ja, auf jeden Fall, also kein Problem. So. Naja, und dann gibt's Koji Clutch und STF gleichzeitig von Punk und Cena und Big Show tappt out und der Ref lässt das Match beenden und ja, weiß dann selber nicht so ganz, was Sache ist. Dann kommt wieder diese wundervolle Musik von AJ, die den Ring betritt. CM Punk und John Cena schreien AJ schon fast beide an und naja, AJ steht nur da in ihrer bekloppten Welt und es ist wieder wundervoll, das beobachten zu können und so weiter und sagt dann einfach Restart the Match. Big Show kommt von hinten, Chokeslam beide und ja, was passiert dann noch? Cena zeigt dann auf jeden Fall noch den AA, den Attitude Adjustment gegen The Big Show. Will ja. Dann den Pinfall zeigen. CM Punk schmeißt Cena aus dem Ring und holt sich hier... Staubt ab. Ja, genau. Staubt sich den Sieg ab, den Cena eigentlich mit seinem AA errungen hätte. Pinnt Big Show zum erfolgreichen Three Count nach 57 weiteren Sekunden auf diese 11 Minuten 37 zuvor. Das war ein Match. Ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ja, was heißt sehr zufrieden? Aber ich nehme es durchaus an, dass man The Big Show mit in dieses Match gesetzt hat, weil CM Punk gegen John Cena, das waren tolle Matches, aber das hat man jetzt so langsam wirklich oft genug gesehen. Ja, und Big Show hat zum Beispiel auch, der hat immer dominiert das ganze Match fast und man braucht eben jemanden, der den Pin voll einstecken kann. Ja, ist auch richtig. Und es gab eine relativ lange Heel-Phase mit The Big Show, das fand ich auch sehr interessant. Naja, auf jeden Fall, das war jetzt nicht so dieses technisch super Match, da hätte ich mir doch einen Ticken mehr von erwartet, muss ich schon ehrlich sagen, aber letztlich war das okay und man kann da noch mit leben und es war unterhaltsam und so weiter. Jetzt das mit dem Restart the Match, das war vorhersehbar, da war nichts Dramatisches bei, aber okay. Also ich würde dem Match 3 Punkte geben. Ja, ich gebe dem und... auch 3 Sterne. Okay, aber ich muss noch anmerken, mir hat es an sich eigentlich recht gut gefallen. Ich fand es an sich eigentlich recht okay, wie man es gemacht hat und habe mich schon unterhalten. Ja. Aber ich muss anmerken, dass es mir nicht gefallen hat, dass John Cena zum Beispiel wie CM Punk irgendwie einen Kick gezeigt hat. Dann The Big Show auf seinen... Nein, CM Punk hat ein paar Kniestöße gezeigt, wie sich Big Show in der Ecke befand. Dann wollte er seinen typischen Bulldog folgen lassen. Big Show schubst ihn nach vorne. Er bückt sich so mehr oder weniger nach vorne, der Big Show, und dann fliegt eben John Cena mit seinem Fame Asses, wie es genannt wird, auf Big Show drauf. Und ja, das war dann auch wieder so. CM Punk macht die Arbeit, John Cena wird dann als der dargestellt, hey, ich bin so stark, ich bringe ihn zu Fall. War ja das gleiche auch mit dem GTS und dem Attitude Adjustment, welcher dann schlussendlich auch durchging und der Go to Sleep eben nicht. Also, mir hat hier die Darstellung von Cena nicht gefallen, dass er wieder der Super Cena ist, und mir geht Cena vor allem auf diesem Match ziemlich sehr auf die Eier gegangen. Mir nicht, vielleicht lag es daran, dass ich leicht müde war. Ich habe mich gefreut, als CM Punk gewonnen hat, und ich weiß nicht, ich die auch. Darstellung, CM Punk sah jetzt nicht so schlecht aus. Ich fand das ging. Nein, das. Dann finde ich ja. Also, CM Punk hat hier schon sehr gut den Job gemacht, aber. John Cena eben, also wieder der den Dominanten, das gefällt mir dann wieder nicht, aber naja. So, jetzt kommen meine Lieblingsteile des Ganzen. Jetzt werden im Publikum einige Promis eingeblendet. David Arquette sehen wir zum Beispiel. Ja, der WCW Champion. Genau, Rick Rubin, Produzent einiger doch nicht so verkehrten Leute. Und Maria Menounos, die ist ja auch immer gerne dabei, diesmal mit ihrem Freund, wenn ich das richtig gedeutet habe. Und Fred Durst von Limp Bizkit, und das war ja so wundervoll, wie der Mensch einfach den Mittelfinger in die Kamera gestreckt hat, als wäre es nichts, und es war wundervoll. Kann ich dir zustimmen. Ja. Sonst haben wir noch anzumerken, dass der gute Kevin Rudolph den offiziellen SummerSlam-Theme-Song gespielt hat. Ich fand das eigentlich recht unterhaltsam. Und jetzt kannst du mal hier darüber plappern, weil du kennst dich ja sehr mit Musik aus, wie man bei Dropkick-Drama www.wwepodcast.com hört. Danke für die Werbung. Ich würde deine Seite auch noch verlinken, aber ich kenne den Link nie auswendig. wrestling-takeover.de.tl takeover-podcast.de.tl für alle Podcasts, die ich mache. Ja, das ist mir mal ein bisschen zu anstrengend. Du musst unbedingt mal .de machen, dieses .de.tl, das ist viel zu anstrengend. Ja, das .de, das kommt vielleicht noch bald. Also wir sind schon dran, aber das dauert halt mit dem Provider, der uns das zur Verfügung stellt. Apropos, ich muss www.podcast.com mal wieder verlängern. Sonst ist es auch bald weg, das wäre nicht gut. So, Kevin Rudolph. Ja, man hat danach auf Facebook auch wieder gelesen, und auf anderen Seiten bin ich mir sicher auch, schlechteste Performance ever und so weiter. Fand ich gar nicht. Der Mann hat wenigstens ins Mikrofon gesungen. Ja, das ist schon mal wahr. Der hat ins Mikrofon gesungen. Es war ziemlich viel Playback dabei, das muss man schon zugeben. Playback war laut gedreht. Er hat zwar dann auch noch gesungen dazu, aber Playback war laut. Seine E-Gitarre war viel zu leise, ist mir aufgefallen. Nachdem es vorbei war, wollte er noch so einen Riff darauf spielen und wie sich das halt gehört, und man hörte es kaum. Das wirkte etwas lächerlich, leider. Also, was man noch anmerken muss, dass Eve Torres als Heel hier auch mitgetanzt hat, fand ich dann schon ein bisschen blöd gemacht. Das haben alle Diven mitgetanzt, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ach, keine Ahnung. Bei Phoenix hat gefehlt. Da achtet doch eh keiner drauf. Bei Phoenix hat gefehlt. Ja, Natalia war da, das weiß ich noch, und Kelly war da, und dann mehr kann ich mich leider nicht erinnern. Ich habe ausnahmsweise auf Kevin Rudolph an dieser Stelle mehr geachtet. Ich muss sagen, ich habe mir von diesem Herren sogar mal zwei Alben legal zugelegt. Und hast du schon vorhin erwähnt? Ja, ich weiß, aber da waren wir ja noch nicht in der www.podcast.com Aufzeichnung, deshalb musste das nochmal gesagt werden. Okay. Soll ich auch nochmal erwähnen, dass deine Katze vor der Sendung gekotzt hat? Das fand ich auch sehr unterhaltsam. Erwähne das lieber nicht. Okay. Ich hab's nicht gesagt. Ups. Okay. Kevin Rudolph, warte, ich bin noch lange nicht durch. Kevin, ich stoppe hier eben die Aufnahme und dann geht's gleich weiter. Ich muss das ja irgendwo loswerden, Mensch. Thomas ist ja leider nicht da. Doch, er ist wohl da. Kevin Rudolph kann an sich gut singen. Das Problem ist, Kevin Rudolph muss in seinen Songs immer so laut singen. Und sobald Kevin Rudolph anfängt, laut zu singen, klingt das, als könnte der nicht ansatzweise singen. Ich kann an dieser Stelle mal empfehlen, bei YouTube mal zu gucken nach Kevin Rudolph und dann einfach mal Akustik dahinter zu schreiben. Der Typ kann nämlich eigentlich sehr gut singen, wenn er denn nicht so laut singen muss. Und das Problem ist, seine Nummern, die sind immer so laut mit der Musik dahinter und mit der E-Gitarre und allem, da muss der so laut singen und dann klingt das wirklich relativ schrecklich. Das nur dazu. Es werden mich jetzt viele Leute belächeln und so weiter. Aber von mir gibt's einen Daumen nach oben für den Menschen. Ich habe mir die zwei Alben von ihm sehr gerne angehört. Auch oft. Ja, vielleicht werde ich mich auch mal noch eine Single umsehen oder so. Obwohl ich dann das doch auch nicht machen werde. Ja, ich werde nachher mal deine Website damit voll spammen mit ein paar Links. Okay. Sonst haben wir noch den Main Event vom WWE SummerSlam 2012. Oh, jetzt geht ab. Aus LA. In dieser einen Ecke haben wir einen ehemaligen UFC und WWE Champion. Das Tier Brock Lesnar. The Perfect Storm. Genau. Scheiß Name. Und in der anderen Seite haben wir den Cerebral Assassin, The Game, The King of Kings und das andere noch Triple H. Ja, ich möchte an der Stelle nochmal sagen, ich mag ja das Staples Center in Los Angeles wirklich sehr gerne. Da muss ich eigentlich auch nochmal irgendwann im Leben hin. Mir gefällt das. WrestleMania 22 Goes to Hollywood war da und irgendwie Staples Center, das versprüht so eine besondere Atmosphäre. Das mag ich. Genauso mochte ich auch, wie die... Ich habe gehört, dass die WWE Anteile am Staples Center hat. Okay, das kann durchaus sein. Die haben ja auch irgendwelche Verträge müssen sie damit haben, dass sie regelmäßig da hinkommen und so weiter. Genau wie das mit dem Madison Square Garden ist. Irgendwie sowas haben sie mit dem Staples Center. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich mochte genauso gerne wie Brock Lesnar Triple H hier, ganz dunkel, die Halle total abgedunkelt, mit den beiden Spotlights auf den Ring gerichtet, angekündigt wurden. Ich hatte mich dann schon gefreut, auch bitte zeigt das Match auch einfach nur mit den beiden Spotlights, da wurde es dann aber leider wieder. Genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Ja, das wäre so toll das gewesen. Das, nicht wicken. Das wirkte so intensiv dann und auch gar nicht so sehr PG und so, das war nett. Leider wurde das Licht dann wieder angemacht und da war es dann viel zu hell erstmal. Ich bin mir echt nicht sicher, was ich zu diesem Match sagen soll. Sag du erstmal, was du meinst. Ja, also ich fand das Match an sich eigentlich recht gut. Es war kein Match, es war mehr ja, ein richtiger Fight. Triple H hat auch Scott Armstrong den Referee angewiesen. Er soll bitteschön die Regeln außer Acht lassen. Hat diese auch gemacht. Zum Beispiel beim Tiefschlag wollte er Disqualification ausrufen, hat das dann doch nicht gemacht. Und ja, ich fand an sich eigentlich das Match recht gut. Ich fand auch schön, wie man es aufgebaut hat, dass man erst Brock Lesnar dominieren ließ, Triple H's Arm immer wieder angegriffen wurde, auch mit diesem Kimura Lock oder mit ein paar, ja, mit einfach den Rücken, in den Arm auf den Rücken und dann auf den Boden schleudern und... Slam mit den beiden Armen des Gegners am Rücken genau. Zusammen, das war eine schöne Sache. Also diese... ein bisschen UFC-Sachen hier reinbringen, das war schon ganz nett. Aber Brock Lesnar hat ja dann seine Oberhand wieder verloren, nachdem Triple H ihn mit seinem Magen gegen die Ecke vom Kommentatorenpult geschubst hat und es hat ihm dann doch schon im ganzen Match zu schaffen gemacht. Triple H hat natürlich dann immer die Bauchregion wieder angegriffen und man kann anmerken, dass Brock Lesnar eine Darmoperation hatte und diese ihm immer noch zu schaffen macht. Und das haben die Kommentatoren auch erwähnt, also... Das gefällt mir auch, dann, oder? Wenn man das nachgoogelt, dann stimmt das. Das gefällt mir, wenn solche Sachen erwähnt werden. Wenn man sich vorher mal so ein bisschen Gedanken macht und den Kommentatoren dann sagt, hier, erwähnt das und dann machen wir das und das, sowas gefällt mir. Da merkt man, also zu dem Match auch, haben sich Leute Gedanken gemacht. Das wurde nicht einfach nur irgendwie... Ja, das merkt man auf jeden Fall. Ich finde schon allein den Aufbau des Matches, dass man hier das Kommentatorenpult mit einbezieht und dann so und dass man dann die Verletzung wieder vorbringt. Also ich fand das schon recht schön und überlegt gemacht. Ja, es war definitiv überlegt. Das Problem war, ich war ein bisschen müde und hätte jetzt eher lieber ein bisschen mehr Action gesehen. Ich bin mir echt nicht sicher, was ich zu diesem Match sagen soll. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich muss es auf jeden Fall nochmal gucken. Mal sehen, wann ich das gedenke zu tun. Auf jeden Fall. Kannst du das ja nachreichen? Was? Auf dropkick-takeover.webs.com. Dort gibt es auch einen eigenen Blog. Was? Zu wild dazu. Das wird schon wieder Werbung. www.podcast.com für aktuelle Podcasts und Wrestling-takeover.de. Ja. Jetzt reicht's auch. Ja, aber wirklich, jetzt reicht's wirklich, Mensch. Gib da doch her mit. Wie viele Blogs von dir hast du heute eigentlich schon beworben, Mensch? Keinen, nur einen. Ehrlich? Das reicht sich. Keine so, Nummer. Wenn du hier nichts mehr zu sagen hast, dann muss ich sagen, warte. Gefallen. Ich habe ja noch gar nichts zu dem Match gesagt. Ich bin mir nicht sicher, was ich sagen soll. Also es war definitiv gut überlegt und so. Es fehlte so ein, also es zog sich teilweise ein bisschen hin. Es war alles relativ langsam gemacht. Ich hätte mir wirklich gewünscht, es war ja nicht offiziell No Disqualification, No Countout, aber Triple H hat ja vorher mit, heißt der Bruce Armstrong oder Scott? Scott Armstrong heißt er. Scott Armstrong. Dem Referee gesprochen von wegen, hier, wir werden heute kämpfen, lass uns kämpfen. Und dementsprechend No Disqualification, No Countout dann, inoffiziell. Und mir fehlte mir so ein bisschen dieser brutalere Teil, also die Brutalität und diese intensive Sache, die mit ins Match musste, die wurde halt durch diese Griffe von dem Lesnar gezeigt zum Beispiel und dass Lesnar halt voll auf den Unterbauch von Triple H gegangen ist und solche Dinge halt. Ich hätte mir wirklich ein bisschen mehr Brutalität, der halt direkt so hervorsticht, gewünscht. Vielleicht auch ein bisschen mehr Blut. Also ich glaube, Brock Lesnar, der blutete, glaube ich, aus der Nase oder irgendwie so. Mhm. Da möchte ich jetzt mal nicht zählen. 18 Minuten 44, also Zeit genug hatten sie definitiv und die hätten auch noch länger machen können, wenn sie gewollt hätten. Brock Lesnar besiegt Triple H via Submission im Kimura Lock. Ja, Gerüchte gibt es jetzt ja schon, Survivor Series Rematch. Und ich denke... Ich glaube sogar. Nein, ich glaube eigentlich nicht dran. Weil zum Beispiel Triple H hat ja dann die Halle verlassen und Jerry Lawler hat gesagt, er hat auf Wiedersehen gesagt, war das sein letztes Match? Ist das das Ende von Triple H? Ja, das sagte, glaube ich, Michael Cole und Jerry Lawler meinte dann sowas von wegen, nö, er hat ja nur Goodbye gesagt. Ich habe es aber ehrlich gesagt gar nicht mehr gesehen. Ich bin stark am Überlegen, was ich diesem Match gebe. Ich sag mal so 3,75 Sterne. Ich muss mir das wirklich nochmal angucken. Es war definitiv gut überlegt, das Match, das muss man schon mal sagen. Das ist wirklich schwierig. Ich gebe dem Match meinerseits 4 Punkte, weil mir das Match sehr gut gefallen hat. Und ich würde sozusagen jetzt sagen, dass Chris Jericho gegen Dolph Ziggler Match of the Night bei mir ist. Ja, das habe ich ja auch vorhin schon erwähnt. Ja, und der Kampf des Tages, wenn man es so sehen will, ist dann Brock Lesnar gegen Triple H. Ich fand das mit der Submission zum Beispiel am Ende cool. Und ich bin sehr beeindruckt vom ganzen Matchaufbau. Also wie ich schon vorher erwähnt habe und so. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Und die Feder dazu war natürlich auch sehr gut durchdacht. Ja. Ja, ich muss auch sagen, es war wirklich gut durchdacht. Da kann man echt nichts gegen sagen. Ich hätte mir ein bisschen diese Aggressivität Brock Lesners gewünscht, wie wir das zum Beispiel bei Extreme Rules gegen Cena gesehen haben. Aber letztlich, ich glaube bei... Naja, ich fand sie jetzt eigentlich sich recht extrem. Vielleicht hätte Triple H noch mehr extreme Sachen machen können, aber zum Beispiel, dass hier Brock Lesnar diesen Schubser gegen das Kommentatorenpult einstecken muss, da ist mir dann selber irgendwie der Magen sauer aufgestoßen, weil das fühlt man dann so richtig. Ja, das war so richtig so, boah. Ja, es ging. Und den hat's dann voll gehabt. Es ging halt mehr so auf ein bisschen Logik und so weiter. Man musste ein bisschen, ja, nicht drüber nachdenken, aber es war schon mehr so intelligent gemacht. Was ja auch sehr gut ist. Ja. Der SummerSlam bekommt von mir definitiv einen Daumen nach oben. Also ich muss sagen, das war ein Event nach langer Zeit. Okay. Vielleicht lag es daran, dass ich mich vorher nicht so sehr mit diesem Event beschäftigt hatte und dementsprechend die Erwartungen zwar vorhanden waren und ich dachte, oh, das könnte wirklich gut werden, aber ich bin halt nicht so sehr auf jedes Match und so weiter eingestellt war. Ja, auf jeden Fall, da würde ich sagen, da kann sich ein DVD-Kauf wirklich durchaus mal wieder lohnen, würde ich nach langer Zeit mal wieder sagen. Also die WWE hat ja versucht, jetzt den SummerSlam als zweiten wichtigen Event neben WrestleMania zu positionieren und ich finde, damit hat man das geschafft. Ich hoffe, die Buy-Rate ist entsprechend auch gut. Das würde ich der WWE doch wünschen und ja, Daumen nach oben und absolute Empfehlung für den SummerSlam von mir. Wie viele Punkte würdest du geben? Sternewertung für den ganzen Event. 3,75 bis 4 Sterne. Ja, ich denke 4 Sterne ist okay. Okay. Also ich gebe hier 3,5 Sterne, weil 4 sind dann schon ein bisschen hoch, und aber 3,5 eigentlich eine recht gute Zahl, finde ich. Mir hat's gut gefallen, der ganze Pay-Per-View. Bitte mehr davon, WWE. Ja, gerne. Und ich mag das Staples Center. Okay. Und damit wären wir dann bei wie vielen Minuten angelangt? Keine Ahnung. Bei 50 Minuten schon. 50 Minuten. Und ich glaube, das ist eigentlich mein Aufnahmegerät hat keine Zeitanzeige. Okay. Ich glaube, das ist dann eine recht ordentliche Summe an Summe an Zeit. Anzahl. Ja. Anzahl an Minuten. Ja. Okay. Und ich würde dann einfach sagen, das war's mit der ersten Ausgabe von Dropkick Takeover. Normalerweise bin ich erst gewohnt, du jetzt kann irgendwelche Dinge loszuwerden. Soll ich noch 5 Minuten für mich alleine reden? Nein. Lieber nicht. Du kannst sagen, wo man dich findet, ob du auf Social Medias vertreten bist. Ja, ich bin überall vertreten. Ich hau alles raus. Ich schlage einfach an der Stelle mal vor, googelt meinen Namen und ihr findet alles. Das ist wirklich am sinnvollsten. Also, google.de Mirko. Google.de und dann gibt er einfach ein Mirko Grönevolt mit OE und da findet er dann alles. Also WWE Podcast. Ich habe den Mirko Podcast gefunden. Ja, da findest du auch noch andere Sachen, die eigentlich gar nicht so gefunden werden sollen. Aber okay, ich nehme das zurück. Man sollte doch nicht googeln. Hier findet ihr zum Beispiel noch meinen alten Twitter-Account und andere komische Dinge, die ich in meinem Leben schon im Internet verbreitet habe. Ja. Wie mir das gerade auch mal wieder auffällt. Was ist denn Schlacht der Briefe? Ja, das ist gar nichts. Gut, dann. Das lassen wir jetzt so stehen. Ja. Ja, hast du noch irgendwas zu verlauten? Irgendwelche Gedanken zu Raw heute Nacht? Zu Raw, ich freue mich drauf und ich lasse mich überraschen. Also ich habe keine Ahnung, was passiert und ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ich würde mich freuen und ich habe fast überlegt, das auch nochmal live zu gucken. Irgendwie schrecken mich diese 3 Stunden ab. Also live werde ich auch nicht gucken, weil es mir dann schon zu viel und ja, naja. Also 3 Stunden, ich weiß nicht, die letzten Male 3 Stunden gingen noch. Man kann sich das wohl angucken, aber irgendwie, wenn man es dann live guckt und die Werbung nicht vorspulen kann, dann schreckt das doch ziemlich ab. Ja, also das auf jeden Fall. Ja. Und ja, dann würde ich nur meine Plugs raushauen, @hese95 bei Twitter und Taut und ganzen Zeug da. facebook.com/hese95 und mein Podcast Network takeover-podcast.de.tl. Im Aufgebot sind hier der Wrestling Podcast, ein Formel 1 Podcast, ein Podcast über den FC Bayern München, weil ich Bayern München Fan bin, und Gaming Podcast, also Wrestling Podcast ist natürlich dann das Hauptaugenmerk ist darauf, auf den Wrestling Podcast gerichtet. TheWrestlingTalk.wordpress.com. Der Mirko hat da auch schon mal einen Artikel für geschrieben. Ja. Gell, Mirko? Wahrhaftig. War das mein WrestleMania-Tippspiel, oder? Ja. Okay, ich habe jetzt bei deinem ganzen Werbeblock nicht so sehr zugehört. Bei mir gestaltet sich das alles ein bisschen einfacher. Einfach auf www.podcast.com gehen. Da ist die Facebook-Seite verlinkt. Über die Facebook-Seite könnt ihr dann noch Kontakt mit mir aufnehmen und so weiter und so fort. Das ist einfach alles ganz einfach. Auf der www.podcast.com steht auch mein ganzer Name. Wenn ihr googeln wollt, da könnt ihr auch alles andere finden, was es von mir gibt. Und dann dürftet ihr auf jeden Fall nichts mehr verpassen und Kontakt mit mir aufnehmen, wenn ihr wollt. Immer gerne, ja, natürlich. Und ich muss noch fertig machen. Ich habe dann noch, ja, und ich eigentlich meine Webseite hier hese-trademark.de.tl. Da findet ihr alle Links, die ihr braucht, um euch mit mir in Kontakt zu setzen, sozusagen. Und das war's für mich an dieser Stelle. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir wieder einen Podcast zu machen. Ja. Ich bin der Hirse, der Hirsemann, und übergebe dir nun das letzte Wort. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, und auch ich muss vielen Dank nochmal an dich ausrichten, dass ich hier mitmachen darf, in der Kooperation mit meinem Podcast. Ja, für mich beginnt jetzt die Arbeit mit dem ganzen Hochlader. Auf jeden Fall vielen Dank an dich, Matthias. Vielen Dank für das nette Intro, was ich gleich noch raussuchen muss. Und vielen Dank an alle Zuhörer, die ja, wir haben Minuten, auch noch live zu hören. Die diese Minuten Papa Schlumpf. durchgemacht haben. Im Live-Chat sei Papa Schlumpf und der Kleisi zu grüßen. Wow, ja, und natürlich auch viele Grüße an alle anderen vielen Hörer, die jetzt nicht live zugehört haben. Ihr habt nicht so viel verpasst. Ihr könnt auch alles aufgenommen hören. Und der Kleisi, der hat auch einen Podcast, wrestling-replay.de.tl. Das war's jetzt endgültig mit der Werbung. Ich bin der Hirsemann und sage dann einfach mal tschüss, bis zum nächsten Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Dropkick Takeover. Tschüss, Ausgabe. Von mir.